Es war einmal. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu unserer Sendung Es war einmal. Heute mit dem Thema Witze. Im Restaurant. Herr Ober, was können Sie mir empfehlen? Flambierte Bohnensuppe, flambiertes Schnitzel, flambiertes Eis. Warum ist denn alles flambiert? Die Küche brennt. Mein Herr Doktor. Herr Doktor, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nachts nicht schlafen. Komisch, bei mir ist es genau umgekehrt. Wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Es geht nicht. Ich bleibe nicht eine Minute länger bei dir. Ich gehe zu meiner Mutter zurück. Zu spät. Deine Mutter hat sich mit deinem Vater gezankt und ist eben zu deiner Großmutter zurückgegangen. An der Grenze. Die Grenze zwischen Himmel und Hölle war von Unbekannten beschädigt worden. Der Teufel schickt folgendes Telegramm an die Engel. Unsere Rechtsanwälte hier unten meinen, dass der Himmel die Reparatur vornehmen muss. Die Engel antworten. Müssen wir wohl, können nämlich hier oben keinen Rechtsanwalt finden. Im Unterricht erklärt die Lehrerin. Es gibt Geschöpfe, bei denen die Sinne stärker entwickelt sind als bei Menschen. Wer kann mir zum Beispiel ein Tier nennen, das besser sieht als der Mensch? Der Adler. Weiß Rudi. Richtig. Und wer riecht besser als der Mensch? Ist die nächste Frage der Lehrerin. Das meint Hans zu wissen. Ich Rosi. Familie. Die unbeliebte Tante steht vor der Tür und läutet. Rolf meldet sich über die Sprechanlage. Tut mir leid, Tante, aber Mama ist nicht zu Hause. Und dein Papi? Der hat sich auch gerade versteckt. Jeder nach seinem Geschmack. Ich möchte eine Frau heiraten, die mir jeden Morgen den Kaffee ins Bett bringt. Und ich eine, die mir jeden Abend das Bett ins Kaffee bringt. Am Frühstückstisch. Mami, ich mach keinen Käse mit Löchern. Gut, iss den Käse und lass die Löcher liegen. Theorie und Praxis. Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts klappt. Praxis ist, wenn alles klappt und keiner weiß warum. Bei Windows sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum. Gäste. Florian erwartet am Abend Gäste. Schon nachmittags beginnt alle Bücher zu verstecken. Aber Florian, unsere Gäste werden doch keine Bücher stehlen. Das nicht, aber vielleicht wiedererkennen. In Tierheim kommt ein Mann zum Tierheim und fragt den Wärter. Sagen Sie, mag der große Schäferhund dort auch kleine Kinder? Ja, aber kaufen Sie ihm besser Hundefutter. Das kommt billiger. Auf der Straße. Ihr Gesicht habe ich schon anderswo gesehen. Unmöglich. Seit meiner Geburt trage ich es immer an derselben Stelle. Wassersport. In 7 Meter Tiefe bemerkt ein Taucher einen anderen, der in der gleichen Tiefe ohne Taucherausrüstung unterwegs ist. Der Taucher geht 6 Meter tiefer. Wenige Minuten später ist auch der andere da. Als er nach weiteren 9 Metern wieder zur Stelle ist, fragt der Taucher: Wie zum Teufel schaffst du es, in dieser Tiefe so lange ohne Taucherausrüstung zu bleiben? Der andere antwortet: Ich ertrinke, du Idiot! Eine Frage: Warum spielen Lehrer nie verstecken? Weil keiner sie sucht. Zwei Hunde treffen sich. Was ist mir dir los? Ja, heutzutage muss man Fremdsprachen können. Fußball nach einer erneuten Niederlage der Trainer zu seinen Spielern. Am besten fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also, das hier ist ein Fußball. Kann ich das Teil nochmal sehen? Musik. Sag mal, warum übst du neuerdings 6 Stunden auf dem Klavier? Man muss wissen, was man will. Und was willst du? Die Wohnung nebenan. In Unterricht. Was ist das Wichtigste an einem Dreieck? Das Ei. Wieso? Ohne Ei ist das Dreieck nur noch Dreck. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis nächsten Mittwoch bei Es war einmal.